Das nigerianische nationale Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitee brachte kürzlich auf Internet-Homepage einen Beitrag unter der Überschrift Das unveränderliche Banner der Bewegung für die Wiedervereinigung Koreas. Der Verfasser hob hervor, dass heute die koreanische Nation einen gesamtnationalen Kampf durchführt, um die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober in die Tat umzusetzen und dadurch eine neue Zeit des Friedens, der Vereinigung und des Gedeihens einzuleiten.